está en el bar, hoy no le puedes pagar. No sabes lo que piensa esta vez, no te vas a enterar. No lo quieres saber, es como jugar al revés. Jugar al revés. Jugar al revés. Jugar al revés. Jugar al revés.

Kid Alex. Meine lieben Freunde, ihr hört den Dance Under the Blue Moon Spezial live vom Sonne-Mond-Sterne-Festival hier an der Bleilochtalsperre in Salzburg. Und das, was ihr gerade gehört habt, das war dann doch nochmal eine gute halbe Stunde Kid Alex. Aber meine Lieben, jetzt schalten wir sofort um auf die große Bühne, denn da macht sich gerade die Zweiraumwohnung auf die Bühne. Viel Spaß bei einer Stunde Zweiraumwohnung live mit Band. Zweiraumwohnung.